Erster Simon Petrus, ein Diener und Apostel von Jesus Christus, grüßt alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters denselben wertvollen Glauben wie wir empfangen haben. Zweiter, ich wünsche euch viel Gnade und Frieden, während ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Dritter, seine göttliche Kraft hat uns alles geschenkt, was wir für das Leben und die Frömmigkeit brauchen, weil wir ihn kennen, der uns durch seine Herrlichkeit berufen hat. Vierter, durch diese Herrlichkeit hat er uns wertvolle Versprechen gegeben, damit ihr der Verderbnis der Welt entkommt und an der göttlichen Natur teilhabt. Fünfter, deshalb solltet ihr euch sehr anstrengen, euren Glauben durch Tugend zu ergänzen und die Tugend durch Erkenntnis zu erweitern. Sechster, zur Erkenntnis sollt ihr Selbstbeherrschung hinzufügen, zur Selbstbeherrschung die Geduld und zur Geduld die Frömmigkeit. Siebter, verbindet die Frömmigkeit mit geschwisterlicher Freundschaft und fügt schließlich die Liebe zu allen Menschen hinzu. Achter, wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und zunehmen, werdet ihr Jesus Christus nicht nur oberflächlich kennen, sondern auch gute Taten vollbringen. Neunter, wer diese Dinge jedoch nicht hat, ist kurzsichtig oder blind, weil er vergessen hat, dass er von seinen früheren Sünden gereinigt wurde. Zehnter, bemüht euch darum umso mehr, eure Berufung festzumachen, denn wenn ihr so handelt, werdet ihr niemals stolpern oder fallen. Elfter, auf diese Weise wird euch der Weg in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus weit geöffnet werden. Zwölfter, deshalb möchte ich euch immer wieder an diese Wahrheiten erinnern, obwohl ihr sie bereits kennt und fest im Glauben steht. Dreizehnter, ich halte es für meine Pflicht, euch wachzurütteln und zu erinnern, solange ich noch in diesem Körper lebe. Vierzehnter, ich weiß nämlich, dass ich meinen Körper bald verlassen muss, wie es mir unser Herr Jesus Christus deutlich gezeigt hat. 15. Ich werde aber dafür sorgen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese wichtigen Dinge erinnern könnt. 16. Wir haben euch die Macht und die Ankunft Jesu nicht mit erfundenen Geschichten erklärt, sondern wir haben seine Größe mit eigenen Augen gesehen. 17. Er empfing Ehre von Gott, dem Vater, als eine Stimme aus der göttlichen Herrlichkeit sagte, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, 18. Wir selbst haben diese Stimme vom Himmel gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg zusammen waren. 19. Dadurch ist das Wort der Propheten für uns noch sicherer geworden, und ihr solltet darauf achten wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint. 20. Vor allem müsst ihr verstehen, dass keine Prophezeiung in der Schrift aus einer eigenen, menschlichen Deutung entstanden ist. 21. Denn keine Vorhersage wurde jemals durch den Willen eines Menschen gemacht, sondern Menschen haben im Auftrag Gottes geredet, weil der Heilige Geist sie leitete.